unermesslich großen seiner Gnade. Unzählbarer Weltenherrscher, du, womit Lohn ist dir für deine Gabe? Sorgst du mich, o Jesus, immer zu? Jesus, immer zu. Vor dir gleiten feierlich geordnet Sonne, Mond, der ganzen Sterne her. Deine Hand den Himmel hat bereitet. Alle Herren her. Deine Hand in den Himmel hat bereitet. Hoch erhaben alle Herren her. Lass mich meine Zweifel und in den Kummer das Kreuz von Golgatha und in tiefer Reue alle Wunden meines Herzens dir nur bringen kann und in tiefer Reue alle dir nur bringen darf. Aus dem Schlamm der Sünde und des Bösen reiß mich raus mit deiner starken Hand, dass auf ewig ich mit mir starkem Liebesband, das auf ewig ich mit dir verbunden, diesem göttlich starkem Liebesband.